Techno. We'll be right back. allerdings tritt er meine Hände fürbar. Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Das ist gut von sich schicken lassen.